Und nun gehen wir über zu der zweiten frommen, legendarischen, novellenartigen, aber im Rittermilieu angesiedelten Dichtung Hartmanns von Aue, nämlich wir gehen über zum Gregorius. Hier haben sich von erste an düselt Sänen mehre, von dem Gurten Sündere. Also hier Beginn der erstaunlichen Geschichten von dem, und nun hören Sie natürlich das Paradoxon, die Antithese, von dem Gurten Sündere, ein Sünder, der gut ist, ein Guter, der ein Sünder ist. Mit dieser Titelangabe endet der sehr lange Prolog einer Geschichte, die in der Wissenschaft eben unter dem Namen ihres Helden läuft, Gregorius. Ein Wort, wie unvermeidlich, zur Überlieferung dieser alten Dichtung. Wir haben 5 im Wesentlichen vollständige Handschriften, davon eine noch aus dem 13. Jahrhundert, die übrigen aus dem 14. und 15. Jahrhundert und außerdem 5 Fragmente, die textkritisch von Bedeutung sind. Das heißt, die Überlieferung kann man nicht eben gut nennen, aber es steht um sie doch immerhin besser als um die des Artus Epos vom Erec und um die des eben von uns begriffenen, erfahrenen, gelesenen armen Heinrich. Der Umfang des Gregorius beträgt 4600 Verse, verglichen also mit den 1520 Versen des armen Heinrich, ist er fast 3-mal so umfangreich. Die Handschriften lassen sich ordnen, aber das werde ich hier nicht im Einzelnen auseinandersetzen, sondern ein Wort zur Nachwirkung sagen. Hartmanns Gregorius hat nicht nur in seiner eigentlichen, authentischen Gestalt, sondern sehr früh auch schon verwandelt weitergewirkt. So hat im Auftrag des Sohnes Heinrichs des Löwen, nämlich des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, der Abt des Johannesklosters zu Lübeck, Arnold sein Name, das Werk ins Lateinische übersetzt. Gregorius Peccator heißt es da. Und dieses Gedicht unterstreicht vor allem die erbaulichen und mahnenden Partien, paraphrasiert doch gelegentlich frei und nennt seine Quelle nicht, die dennoch unbezweifelbar Hartmann ist. Und somit hat die lateinische Version auch ihre Bedeutung für die textkritische Herstellung der deutschen Fassung. Es gibt noch weitere Übertragungen ins Lateinische, doch nicht nur der geistlichen Unterweisung und dem gelehrten Interesse, sondern auch der stoffhungrigen Neugier des Volkes wurde Hartmanns Werk in der Sprache des Volkes zubereitet. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wandelte es sich in deutsche Prosa. Wichtiger aber noch mag für uns sein, im Herbst des Jahres 1945 ist ein deutscher Dichter in Kalifornien damit befasst, den Roman eines Deutschen zu schreiben, eben den Faustus. Und er notiert: Ich stand im Kapitel 31, dass das Ende des Krieges, die Figuren der dienenden Frauen und die Wendung Adrians, Leverkühns nämlich, zur Puppenoper bringt und las abends lange in den Gesta Romanorum. Ich füge hinzu, das ist eine Sammlung von nahezu 300 moralisch erbaulichen Exemplar in lateinischer Prosa, die Anfang des 14. Jahrhunderts konzipiert worden ist. Thomas Mann las sie natürlich in deutscher Übersetzung. Die schönste und überraschendste der Geschichten ist die von der Geburt des heiligen Papstes Gregor. Die Erwählung verdient durch die Entstehung aus Geschwisterverkehr und durch Blutschande mit der Mutter. Was alles freilich durch eine 17-jährige unglaubliche Askese auf dem wilden Stein abgebüßt wird. Extreme Sündhaftigkeit, extreme Buße. Nur diese Abfolge schafft Heiligkeit. Ich wusste nichts von den vielfachen Erscheinungsformen der Legende, hatte besonders von Hartmann von Aues, so sagt er, er hätte sagen sollen von Hartmanns von Aue, mittelhochdeutschem Gedicht kaum gehört. Aber sie gefiel mir so gut, dass ich gleich damals mit dem Gedanken umging, den Stoff meinem Helden eines Tages wegzunehmen und selbst einen kleinen archaischen Roman daraus zu machen. Der Erwählte, wiewohl wachgerufen durch die Begegnung mit einem Denkmal der Gregorius-Tradition, also den Gesta Romanorum, ein Denkmal, das außerhalb Hartmannscher Vermittlung steht, also der Erwählte geht dennoch auf Hartmann als Hauptquelle zurück. Dank Thomas Mann lebt der Gregorius im 20. Jahrhundert anmutiger, frischer und reizvoller als jede andere deutsche Dichtung des Mittelalters, und das werde ich zu demonstrieren versuchen, indem ich bestimmten Partien des Gregorius die entsprechenden Partien des Erwählten gegenüberstelle. Die Geschichte des Stoffes ist die Geschichte eines Inzestes und seiner Frucht, die Geschichte der sündigen Geschwisterliebe und ihrer Folge in dem Gurten Sündere Gregorius. Den Gregorius einen mittelalterlichen Ödipus zu nennen, liegt zwar nahe, aber es vereinfacht die Sachlage unzulässig. Gewiss, der Ödipus ist die gewaltigste Gestaltung Inzest entstammender Tragik, die das Abendland hervorgebracht hat. Andererseits ist die Zahl der Erzählungen, Sagen, Mythen groß, die zurückzuführen sind auf etwa das Grundmuster inzestuöse Geburt, Aussetzung, Erziehung durch Pflegeeltern niedern Standes, Hervortreten in die Welt, Heldentaten, Erkennung durch die Mutter und so fort. Und zu diesem Schema kommen dann wesentliche Varianten hinzu und Ausbauten, Orakel etwa oder Vatermord oder die Heirat Mutter-Sohn. Innerhalb dieser breiten abendländischen Stofftradition steht der Gregorius insofern abseits, als seinen Helden die radikale und lang andauernde Art seiner Buße auszeichnet. Ich fasse diese Überlegungen in Kürze zusammen, soweit sie unseren Gregorius betreffen. Der Gregorius ist eine Legende. Ihre Absicht ist, die unerschöpfliche Gnade Gottes zu demonstrieren an einem exzeptionell krassen Fall menschlicher Versündigung. Ihn zu schildern, bot sich eine große Zahl von Geschichten und Motiven abendländischer und orientalischer Erzähltradition an. Keine von ihnen lässt sich als unmittelbare Vorlage jenes Gregorius-Gedichtes erkennen, wie es am Ende des 12. Jahrhunderts in Frankreich entstand. Die den Gregorius auszeichnende Einzigartigkeit nun besteht darin, dass er, anders als alle übrigen Gestaltungen dieses Themenkomplexes, in der ritterlichen Welt des hohen Mittelalters spielt. Damit ist nicht eine Szenerie unter vielen denkbaren gewählt, sondern durchaus ein Anspruch erhoben, eine neue Variante des großen Themas angegangen, dass da die Möglichkeit weltlicher Bewährung in einem dem Jenseits zubestimmten Daseins erfragt, und da hören und sehen Sie den Zusammenhang auch mit dem armen Heinrich. Der französische Dichter und ihm folgend Hartmann, sie fügten den geistlichen Stoff in eine ihm ursprünglich nicht gemäße Form, nämlich in die der ritterlich-höfischen Epik. Nicht zuletzt dieser Disproportion, Thomas Mann macht sie sich auf seine Weise zu eigen, nicht zuletzt dieser Disproportion verdankt das Gedicht seinen Reiz. Mit ihm ist eine Gattung begründet, die wir als neu empfinden können und die man höfische Legende nennen kann. Ich deutete es schon an, die älteste bekannte Bearbeitung der Gregorius-Sage ist die Ende des 12. Jahrhunderts entstandene französische Vie du Pape Grégoire. Ihre Überlieferung unterteilt sich in zwei Redaktionen, A und B, davon ist hier nicht länger zu reden. Aber keine der vorliegenden Redaktionen und Handschriften der französischen Dichtung ist Hartmanns unmittelbare Vorlage gewesen, und bei solcher Sachlage lässt sich Hartmanns eigenständige dichterische Leistung schwerer bestimmen als zum Beispiel in seinen beiden Artus-Romanen. Nun ein Vorblick auf Aufbau und Komposition, der Ihnen leichter machen wird, die ja oft komplizierten Darlegungen des Dichters selbst zu verfolgen. Da ist eine Vorgeschichte. Nach dem Prolog setzt sie ein. Und der Prolog soll uns hier nicht interessieren. Der ist lang, 176 Verse. Sie spielen dialektisch, distingierend, scholastisch scheidend, die Themenfolge Sünde, Reue, Buße, Gnade, nicht eben ganz klar, aber doch leidenschaftlich bewegt durch, wir können ihn uns hier ersparen. Nun also zur Vorgeschichte. Dem Teufel gelingt es, zwei elternlose Fürstenkinder so zu verblenden, dass der Bruder die Schwester verführt. Er stirbt den Minnetod auf der Bußfahrt ins Heilige Land. Die Schwester bringt heimlich ihrer beider Kind zur Welt. Und nun der Hauptteil. Das Kind wird ausgesetzt und dem Meer, das heißt Gott, anvertraut. Beigegeben ist ihm neben Schätzen eine Tafel, auf der die Mutter, ohne Namensnennung, sein Schicksal verzeichnet hat und die Bitte, man möge es gut erziehen und ihm zur rechten Zeit seine Geschichte eröffnen, dass er läse daran alle diese Geschichte, so überhöbe er sich nicht, so dass er dann, diese Geschichte lesend, gewarnt wird vor aller Superbia, gewarnt wird davor, sich zu überheben. Und weiter, so burst er Zallerstunde, durch seiner trüben Rat, sines Vater Missetat, dann würde er immerwährend aus seinem Treuverständnis heraus des Vaters Untat büßen. Sühnen. Und dass er auch der gedächte, die ihn zur Werde brächte. Und er würde dann auch der gedenken, die ihn zur Welt brachte, der Mutter also. Des wären beiden Not für den ewigen Tod. Das würde beide vor dem ewigen Tod retten können. Wir lesen diese Verse natürlich nachher noch im Zusammenhang. Der Findling wächst in einer Fischerfamilie auf, besucht eine Klosterschule, wird nach dem Namen des Abtes Gregorius genannt und glänzt durch Klugheit und Wissen. Ein Streit enthüllt ihm, dass er ein Fremder ist, er will nun aufbrechen in die Welt und in einer dramatischen, in drei Disputen ablaufenden Auseinandersetzung mit dem Abt erfährt er seine sündige Abkunft und reißt sich los, entgegen den Bitten und Mahnungen des Abtes, der ihm verzweifelt darzulegen versucht, dass er nach Anlage und Schicksal für den geistlichen Stand vorbestimmt sei. Gregorius aber will zu ritterlicher Tat in die Welt, vertraut sich wieder dem Meer an und kommt an ein Ziel. Er befreit die belagerte Stadt vom bedrängenden Feind und ehelicht die Herren des Landes. Die Tafel, vor der Gregorius täglich betet, enthüllt das furchtbare Geheimnis. Das inzestgeborene Kind hat seine eigene Mutter geheiratet. Sie trennen sich in ihrer Verzweiflung dem Wahnsinn nah. Gregorius bricht zum dritten Male zu sich auf. Ein böser Fischer bringt ihn wieder übers Wasser, setzt ihn auf einem Inselfelsen ab, kettet ihn in Eisenfesseln und wirft deren Schlüssel ins Meer. 17 Jahre später kommen, durch einen Traum geführt, zwei Legaten Roms, die in Gregorius den Nachfolger des verstorbenen Papstes suchen. Den sich Widersetzenden und durch die Furchtbarkeit seiner Askese körperlich fast Zerstörten überzeugt das göttliche Zeichen, im Magen eines Fisches hat sich der Schlüssel gefunden, der Schlüssel der Beinfesseln. Der Sünder ist gelöst. Die Fürstin, vom Ruhm des Papstes angelockt, erhofft sich Erleichterung ihrer Sündenbürde und beichtet ihm. Sie erkennen sich, sie sind entsöhnt, wieder vereint. Mit ihnen entsöhnt ist der elende Vater. Und dann der Epilog. Alle Sünden können durch Rüwe und Buße getilgt werden. Dem Gregorius mangelt es wohl an einer Struktur, die als Bestandteil des dichterischen Planes zu gelten hätte und mithin Bestandteil der dichterischen Aussage wäre, so dass eines sich in dem anderen verwirklichte, wie wir das gesehen haben, etwa im Am Heinrich. Eine der möglichen Gliederungen, die ihrerseits Erkenntnismittel sein kann und erhellende Skandierung des Geschehens, wäre diese, Prolog, dann Exposition, endend in der Katastrophe, Geschwisterinzest, dann die erste Ausfahrt, Jugend des Gregorius, endend wieder in der Katastrophe, die Entdeckung der Elternlosigkeit, Zweite Ausfahrt, wieder endend in der Katastrophe, Entdeckung der Eltern im Mutter-Sohn-Inzest. Dritte Ausfahrt, Bußzeit auf dem Felsen, endend in der Erlösung. Vierte Ausfahrt, Papsttum, endend in der Wiederentdeckung der Eltern durch Wiedervereinigung mit der Mutter, folgt der Epilog. Ich lese jetzt die Autornennung, Vers 171 folgende, im Gregorius, und zwar füge ich hinzu, ich lese die Übersetzung von Karl Panier oder auch Panier, ich weiß nicht, wie er sich ausgesprochen hat. Sie entstammt dem Jahre 1883 und sie werden seine altertümelnde Eigentümlichkeit oft genug, sei es irritiert, vielleicht auch zustimmend oder gelegentlich auch verwundert zur Kenntnis nehmen müssen. Die 120 Jahre sind nicht ohne weiteres zu überbrücken. Ich werde Ihnen aber auch in einem bestimmten Zusammenhang als Probe eine andere, noch ältere Übersetzung vorlegen, damit wir vergleichen können, wie überhaupt solche Bemühungen mit ihrem Gegenstand fertig werden. Nun also, die Autornennung in der Übersetzung von Panier, aber ich werde auch die mittelhochdeutschen Verse lesen, und zwar beginne ich mit ihnen. Der Desirede berichte in Tüsche Gedichte das, was von Auwe Hartmann. Hier haben sich von erste an die Selt Sähne Meere von dem Gurten Sündere. Das heißt, in der Übersetzung, der diesen Sang euch hart gedichtet, in deutsche Reime hat gerichtet, Hartmann von Aue hieß der Mann, hier hebet mein Gesang sich an, die seltsame Meere kündet er von einem Gurten Sünder. Und nun geht die Erzählung an. In Welschland liegt ein weites Land, das Aquitanien ist benannt, nicht weit vom Meeresstrande. Der Herrscher von dem Lande gewann von seinem Weibe zwei Kinder, schön an Leibe, dass sie nicht schöner mochten sein, ein Söhnlein und ein Töchterlein. Die Mutter starb, als sie das Leben den beiden Kindern hat gegeben. Und als das edle Kindespaar ins zehnte Jahr gekommen war, ergriff den Vater auch der Tod. Als der sein Kommen angedroht und ihn aufs Krankenlager streckte, so daß der sieche Mann entdeckte, ihm nahe des Todes Stunde nun, da tat er, wie die Weisen tun. Er ließ versammeln allsogleich die Besten sich aus seinem Reich, auf die er konnte bauen. Er wollte anvertrauen die Seele und die Kinder ihnen. Und als sie nun vor ihm erschienen, die Dienstleut alle Mag, Verwandte und Mann, da sah er seine Kinder an. Fürwahr, es waren diese zwei so wunderschön und tadelsfrei geschaffen an Gestalt und Leib, dass selbst ein hartherziges Weib gelachet hätt vor Freuden, wenn es geschaut, die beiden. Das schaffte seinem Herzen gar bitterliche Schmerzen. Des Fürsten Jammer ward so groß, dass ihm der Augenregen floß hernieder auf die Ruhestatt. Er sprach, »Nicht gibt es Hilf und Rat, ich muß nun von euch scheiden, jetzt, wo ich mit euch beiden in Lust und Freuden wollte schweben und froh bis an mein Alter leben. Der Trost ist nun zergangen, da mich der Tod umfangen.« Darauf vertraut er in die Hand die zwei den Herren aus seinem Land, die seinem Ruf gemäß gekommen. Da wurde Weinen viel vernommen. Die Treuen, die da standen, gar großen Schmerz empfanden. Und alle Mannen, alle Magen begannen heftiglich zu klagen, wie es ein Ingesinde gut um seinen lieben Herrn tut. Vers 231 folgende. Als er die Kinder weinen sah, zu seinem Sohne sprach er da, »Mein Sohn, warum doch weinest du? Als Erbe fällt mein Land dir zu, und deiner wartet große Ehr. Doch banget mir im Herzen sehr hier um die schöne Schwester dein. Um sie mehrt sich der Jammer mein, denn ich muß ach zu spät beklagen, daß ich in allen meinen Tagen um sie nicht mehr gesorget mich, das war getan unväterlich. Er nahm sie beide bei der Hand und sprach: Sohn, sei daran gemahnt, daß du die Lehre behaltest und immer nach ihr waltest, die dir dein Vater hier gegeben. Und jetzt folgt in Reimen eine Art Fürstenspiegel, eine ritterliche Tugendlehre, deren wir in der antiken wie mittelalterlichen wie auch neueren Literatur eine ganze Menge haben. Ich erinnere Sie an das, was der weise Gurnemanns Parzival mit auf seinen ritterlichen Weg gab. Ich erinnere Sie an Polonius, wie er seinen Sohn Laertes verabschiedet. Und der Wichtigkeit und des Reizes dieser Verse halber will ich sie erst mittelhochdeutsch lesen, dann neuhochdeutsch, aber auch in der Version von Thomas Mann. Also, was sagt der Vater? Vers 248 bis 258. Beständig sei und treu im Leben, barmherzig und demütig, sei mutig und doch gütig, halt immer deine Zucht in Hut, den Herrn sei stark, den Armen gut. Die Deinen sollst du ehren, die Fremden zu dir kehren. Bei Weisen weile immer gern, doch halte dich von Toren fern. Vor allen Dingen minne Gott und richte so, wie er's gebot. Das heißt mittelhochdeutsch: Wiss getrüwe, wiss städte. Wiss milde, wiss dir mühete, wiss frevele mit Güerte. Wiss, dieses Wiss ist immer der Imperativ, sei, wiss diener Zucht, woll behurt, den Herren stark, den Armen gut. Dir dienen sollt du ehren, dir Fremden zur dir kehren. Wiss den Wiesen gerne bi, flüch den Tumben, zwar er sie. Vor allen Dingen minne Gott, richte woll durch sin Gebot. Bevor ich aber die entsprechende Partie des Erwählten vorlege, möchte ich einige Worte zu diesem Roman sagen, der das heiter anmutige, sprachverliebte und spielerische Gegenstück zu der dunkelmächtigen, luthersprachlich-faustischen Welt des Dr. Faustus ist. Und inmitten von den Vorgängen des Dr. Faustus, da meldet sich schon der Erwählte. Nämlich Adrian Leverkühn lässt sich vernehmen mit der Geschichte, ich zitiere jetzt den Dr. Faustus, die entsprechende Stelle, die Geschichte einer Geburt, bei deren sündiger Ausgefallenheit es keineswegs sein Bewenden hat, während doch all die entsetzlichen Bewandtnisse des Helden nicht nur kein Hindernis sind für seine schließliche Erhebung zum Statthalter Christi, sondern ihn nach Gottes wundersamer Gnade geradezu besonders berufen und vorbestimmt dafür erscheinen lassen. Die Kette der Verwicklungen ist lang, und es erübrigt sich wohl für mich, sagt Leverkühn, die Geschichte des verwaisten königlichen Geschwisterpaars, von dem der Bruder die Schwester über Gebühr liebt, so dass er sie unbeherrschterweise in mehr als interessante Umstände versetzt und sie zur Mutter eines Knaben von ausnehmender Schönheit macht, hier zu reiterieren. Es ist dieser Knabe, ein Geschwisterkind in des Wortes arger Bedeutung, um den alles sich dreht. Nun kann also eine Analyse und Interpretation des Erwählten unsere Sache in diesem Zusammenhang nicht sein, aber an der Parallelisierung, der Gegenüberstellung charakteristischer Partien, da soll doch deutlich werden, was der Geist der Erzählung bewirken wollte um 1200 und was er anderes vermochte und anstrebte 7,5 Jahrhunderte später. Dem glaubensbefestigten Mythos steht die zärtlich verspielte Ironie einer das Erkennen über das Glauben stellenden Gesinnung und Gesittung gegenüber. Und staunenswert bleibt allemal, wie aus kargen Motiven und winzigen Details, mit Hilfe auch eifrigen Studiums mittelalterlicher Dichtung und Sprache, ein Werk aufblüht, das die spröde Verslandschaft des Mittelalters üppig überwuchert und ihr die Weite und Tiefe schenkt, die sie sich vorenthalten musste, zufolge ihrer eigenen Gegebenheiten und Gesetze. All dies überdeckt, lächelnd Distanz herstellend und dennoch Nähe und Eigenbezüglichkeit nicht verhindernd, der Geist der Erzählung, der sich in seinen zierlichen Schritten auch als Geist der Ironie offenbart, mannigfach montierend und zitierend aus der Fülle mittelalterlicher Quellen und Versagen und Sturz, Erhebung und Gelingen in fremdem Gewande zur Gegenwärtigkeit erhebt. Nun also die entsprechende Partie in Thomas Manns Erwähltem, die Weisheit, die Lebenslehren, die der sterbende Vater dem Sohn gibt. »Sei gewähre und treu«, so sprach er, »schatzgierig nicht, doch auch nicht von allzu freier Hand. Demütig im Stolz, leutselig, doch exklusiv und streng auf adelige Moralität bedacht, gegen die Vornehmen stark und milde gegen die, welche um Brot am Fenster bitten. Die deinen Ehre, aber auch die Fremden sollst du dir anhänglich und verbindlich machen. Ziehe die Gesellschaft betagter Weisheit derjenigen jungen Narren vor. Vor allem liebe Gott und richte nach seiner Gerechtigkeit.« Ich fahre fort bei Vers 259. »Nach also vor allen Dingen minne Gott und richte so, wie er es gebot. Ich befehle dir die Seele mein und dieses Kind, die Schwester dein, dass du an ihr bewährest dich und mit ihr umgehst, brüderlich. Alsdann ergeht's euch beiden wohl.« Furchtbare Ironie, wenn man weiß, was geschieht, nicht wahr? »Gott, der sich mein erbarmen soll, der pflege euch mit gütger Hand.« Hiermit dem siechen Mann entschwand die Sprache und des Geistes Kraft. Es schied sich die Gemeinschaft, in der vereinigt Seel und Leib. Die Tränen flossen Mann und Weib. Darauf des Landes Herren haben mit allen Ehren sie begraben.